1. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus durch den Willen Gottes, grüßt die Heiligen in Ephesus, die true an Christus Jesus glauben. 2. ICH Wünschung Gnade und Frieden von Gott, und sehr im Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch Christus mit jedem erdenklichen geistlichen Segen in der himmlischen Welt beschenkt hat. 4. Denn hat uns bereits vor der Erschaffung der Welt in Christus erwählt, damit wir in seiner Gegenwart heilig und untadelig leben. 5. In seiner Liebe hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus sein Kinde zu werden, was seinem gnädigen Willen und Wohlgefallen entspricht. 6. Dies Gesche zum Lob seiner herrlichen Gnade, die uns durch seinen geliebten Sohn in reichem Maß geschenkt hat. 7. Durch das Blut Christi haben wir die Erlösung erlangt, was die Vergebung unserer Verfehlungen gemäß dem reichtem seiner Gnade bedeutet. 8. Dies Gnade hat uns im Überfluss gewährt, indem uns mit umfassender Weisheit und Einsicht ausgestattet hat. 9. Hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart, das auf seinem freien Entschluss beruht, den bereits im Voraus in Christus gefasst hat. 10. Dieser Plan sollte ausgeführt werden, sobald die Zeit erfüllt war, als im Himmel und auf Erden unter Christus als dem einzigen Haupt zu vereinen. 11. In ihm haben wir auch unser Erbe erhalten, die wir nach dem Vorsatz dessen vorher bestimmt waren, der als Gemma seinem Willen bewirkt. 12. Wir, die wir zuerst auf Christus gehofft haben, sollen dazu beitragen, dass sein Herrlichkeit gelobt und gepriesen wird. 13. Auch hat das Wort der Wahrheit, die Botschaft ihrer Rettung, gehorten sei durch ihren Glauben an Christus mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt worden. 14. Dieser Geist ist die Anzahlung für unser zukünftiges Erbe und garantiert die endgültige Erlösung der, die Gottes Agentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. 15. Aus diesem Grundhor ICH nicht auf, Gott zu danken, seitdem ICH von ihrem Glauben an den Herrn Jesus und ihr Lieb zu allen Heiligen erfahren habe. 16. ICH Erwanjuk beständig in meinen Gebieten und dank Gott für die geistliche Entwicklung in ihrer Gemeinschaft. 17. ICH beat darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, juk den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkt, damit in tiefer erkennt. 18. Emoge die Organ ihres Herzens erlügten, damit verstet, welch Hoffnung mit seiner Berufung verbunden ist und wie das herrliche Erbe ist, das den Heiligen bereitet hat. 19. Ebenso sollte die Überwältigung groß seiner Macht erkennen, die an uns Gläubigen wirkt und der gewaltigen Kraft entspricht, die bereits bewiesen hat. 20. Dies Kraft hat Christus wirksam werden lassen, als in von den Toten auferweckte und im den Ehrenplatz zu seiner Rechten in der Himmelswelt gab. 21. Dort steht hoch über jeder Herrschaft, Macht, Gewalt und Autorität soe über jedem Namen, der in dieser Oder in der zukünftigen Welt genannt werden kann. 22. Gott hat ihm als untergeordnet und in der Gemeind als das als Überagent Haupt gegeben. 23. Die Gemeind ist sein Leib und stellt die Fuldessen dar, der als in jeder Hinsicht erfüllt.